dem Fenster stört mein Blick schon nach knapp 20 Metern. Roter Klinker, so weit das Auge reicht und wo alles so bebaut ist, da kann es nur schrecklich sein. Doch viele müssen so leben und stützen das Regime. Dabei gibt dein System noch rein Scheißdreck für ein Leben. Erst die Leistungsmühlen, durch die wir täglich gehen, um unser hartes Brot zu verdienen. Außerdem, mein Zahn tut weh, das Auto steht, das Konto ist gesperrt, Familienmisskredit, Steuer im Genick, die Lunge am Stock, Hundescheiße bringt Glück, aber Bullshit, Bullshit klingt. Doch wenn du mich fragst, was denkst du da, dann sag ich dir ja. Ich denk immer nur an dich. Und wenn du mich fragst, was denkst du grad, dann sag ich dir ja. Du, ich denk doch immer nur an dich. Ich denk immer nur an dich. Informiert ungefähr so sehr wie der Lanzer. Vieles gibt's zu sehen, nichts von dem macht Sinn. Dabei pumpen die Medien Millionen durch die Venen ihrer Fernsehkanäle, damit der Zuseher nicht lebe. Sonst ist der Mensch als Wesen nicht so leicht zu lenken. Außerdem, mein Kopf tut weh. Krieg ins B, die Umwelt stirbt. Finanzamt mit dem Ärger von Tumpel denunziert. Vom Staat traktiert, denn Scheiße passiert. Aber Bullshit, Bullshit klingt. Und wenn du mich fragst, was denkst du grad, dann sag ich dir ja. Du, ich denk doch immer nur an dich. Ich denk immer nur an dich. Und wenn du mich fragst, was denkst du grad, dann sag ich dir ja. Du, ich denk doch immer nur an dich. Denk immer nur an dich. Und wenn du dann sagst, das glaub ich nicht, hast du wohl recht. Du, denn dafür lieb ich dich. Denk immer nur an dich. Und wenn du mich fragst, was denkst du grad, dann sag ich